Was braucht der Mensch im Computerzeitalter? Dieser Frage ist Jutta Wilhelmi in ihrer nun folgenden Sendung nachgegangen. Was ist Allgemeinbildung heute? Ist sie mit der Festlegung auf einige Schwerpunktfächer in der gymnasialen Oberstufe hinreichend beschrieben? Kann sich die Diskussion nur auf das Gymnasium beschränken? Wo bleiben Haupt- und Realschüler? Sind die nicht allgemein gebildet? Mit diesen Fragen im Kopf bin ich 1987 auf Spurensuche gegangen. Fertige Antworten habe ich nicht gefunden. Es sind Annäherungen an ein schwieriges Thema, das ganze Regale füllt und Heere von Fachwissenschaftlern und Kultusbeamten in Atem hält. Was soll der Mensch lernen und zu welchem Zweck? Die erste Etappe meiner Recherche. Bis Hamm geht es flott voran mit dem Intercity. Dann umsteigen. Über Lippstadt, Geseke fährt man hinein in eine topfebene Landschaft. Straßen haben noch Kurven, Wäsche hängt auf der Leine, Kleinbetriebe und immer wieder Halden von Autofracks und Industriemüll. Mittendrin in dieser Provinz hat die Zukunft bereits begonnen. Paderborn ist geprägt von der Computerindustrie. Größter Arbeitgeber vor Ort, die Nixdorf Computer AG. Weltweit beschäftigt sie über 25.000 Menschen. In der funkelnagelneuen Sporthalle Lehrlinge beim Basketball. Entspannung nach viel Kopfarbeit. Hier geben mir der Ausbildungsleiter und ein Vorstandsmitglied des Konzerns einen kleinen Eindruck von der Expansivkraft ihrer Wachstumsbranche. Man kann heute die Technik oder den Stand der Technik sicherlich definieren durch vier hervorstechende Merkmale. Das ist zum einen die Verarbeitungsgeschwindigkeit, das ist zum anderen die Speicherfähigkeit, zum dritten die Übertragungsleistung zwischen Rechenanlagen und viertens das Fortschreiten der Möglichkeiten von Software. Man kann grob sagen, dass sich die Speicherkapazität alle 3 bis 4 Jahre verdoppelt. Man kann heute auf einer CD Schallplatte mit ähnlichen Verfahren wie in der Unterhaltungselektronik ca. 250 DIN A4 Seiten Text speichern. Die leistungsfähigsten Computer heute bewegen sich im Bereich von 100 Millionen Rechenoperationen pro Sekunde. Ein weiteres ganz wesentliches Merkmal für den Stand der Technik ist die fortschreitende Miniaturisierung von Rechnern, Speichermedien und auch Übertragungsmedien. Rund 2000 Lehrlinge bildet der Elektronikkonzern aus, die Hälfte in kaufmännischen Berufen, die anderen in der neuen Technik. Wissen und Fertigkeiten sind gefragt, die über traditionelle Berufsbilder hinausgehen. Jugendliche müssten, so erfährt man in Paderborn, nicht nur lernen, mit den technischen Medien umzugehen. Sie müssen die Systeme auch selbst produzieren und die entsprechende Software dazu. Das aber stelle hohe Anforderungen an Qualität, Präzision und Abstraktionsvermögen und es setze ein verändertes Arbeitsverhalten voraus. Was Ausbilder erwarten und Auszubildende mitbringen, unterscheidet sich erheblich. Die Arbeitsweise bei uns lässt sich ohne Teams überhaupt nicht mehr lösen. Die Aufgaben sind derart komplex, dass ein Einzelner eine gesamte Aufgabe alleine nicht mehr bewältigen kann. Deswegen ist eine Aufspaltung komplexer Projekte und Aufgaben in Teams, die dann gemeinsam die Verantwortung für diese Aufgabe haben, unabdingbar notwendig. Das bedeutet, dass die einzelnen Mitarbeiter und damit eben auch in der Ausbildungsphase unserer Auszubildenden befähigt werden müssen, zu kommunizieren, ihre Ideen zu erläutern, ihre Ideen umzusetzen, zu kooperieren zwischen verschiedenen Partnern. Ohne Teams würde bei uns nichts laufen. Ich war gespannt auf das Gespräch mit den Jugendlichen im Betrieb. An der Pforte des klinisch sauber wirkenden Glasgebäudes eine Verzögerung. Die junge Frau versucht vergeblich, dem Computer die Identifikationsdaten des Abteilungsleiters zu entlocken. Der ist in der Maschine nicht vorhanden, obwohl er leibhaftig neben mir steht. Ein Vorgeschmack auf mögliche Pannen im perfekten System der Datenerfassung. Dank menschlicher Nachhilfe und im Vertrauen auf das Augenscheinliche dürfen wir passieren. Drinnen die aseptische Welt der Elektronik. Propre Azubis, modern gestylt, liebenswürdig, künftige Young Urban Professionals. Sie führen mich durch eine Lernwelt, die morgen auch für viele andere Jugendliche Wirklichkeit sein wird. Wir gehen durch kahle, künstlich beleuchtete Gänge. Luftbefeuchter stoßen rhythmisch zischend Wasserdampf aus. In hell erleuchteten Glaskästen hantieren und sitzen Lehrlinge an Rechnern, tippen oder montieren an den Innereien einer Maschine, die mir fremd und abweisend vorkommt. Meine eigene Allgemeinbildung enthielt dergleichen noch nicht. Ausbildung der Kaufleute, kaufmännisches und technisches durchdringen sich. Das hier ist das Rechenzentrum und hier sehen Sie also das, wovon wir auch vorhin gesprochen haben, die berühmt-berüchtigten Black Boxes. Das sind also die Anlagen, die hier zur Verfügung stehen für die kaufmännische Ausbildung. Das heißt auch für die Ausbildung der Industrie, Datenverarbeitungskaufleute und für die Ausbildung der Betriebswirte. Was lernen die jetzt hier? Die lernen hier zum Beispiel Programmierung. Wir bieten also zwei Programmiersprachen in der Ausbildung an. Ist vielleicht interessant für Leute, die sich daran auskennen. Wir bieten also Basic an. Die Industriekaufleute lernen das sogenannte Business Basic. Die Datenverarbeitungskaufleute lernen auch noch COBOL. Und das Rechenzentrum hier ist also ausgerüstet mit, ich glaube, mittlerweile über 70 Terminals, das heißt Arbeitsplätzen, an denen die Auszubildenden ihre Programmierprojekte durchführen. In Übungsfirmen lernen Azubis, wie vielfältig handhabbar der Computer ist, in der Textverarbeitung, der Buchhaltung, in Warenkontrolle und Planung. Der flotte Lehrling, der mich herumführt, hat Abitur. Deutlich verschoben haben sich im Ausbildungsbereich der Elektronik auch die schulischen Voraussetzungen. Der mittlere Abschluss ist zwingend geworden, besser noch ist die Hochschulreife. Der Wunsch vieler Eltern nach höheren Schulabschlüssen für ihre Kinder ist, so gesehen, durchaus marktkonform. Die Bemühungen zur Stärkung der Hauptschule, wie sie in südlichen Bundesländern betrieben wird, wirken da fast anachronistisch. Auch Daniel hat Abitur gemacht und nach einigen frustrierenden Erfahrungen an überfüllten Hochschulen die Technikerausbildung bei Nixdorf, einem Physikstudium, vorgezogen. Eine Gruppe Jugendlicher übt an einem neuen Telefonsystem. Also das ist jetzt hier eine technische... Das ist eine technische Ausbildung. Das ist ein Teil der technischen Ausbildung. Das sind zwei Teile gegliedert. Einmal die rein elektronische Ausbildung, wo man sich also darum kümmert, wie funktioniert ein Verstärker und wie löte ich was und was mit Widerständen und Kondensatoren und Schaltungen. Und der andere Teil ist die Systemtechnik, wo wir gerade drin sind. Da werden also diese Leute aus den Geschäftsstellen ausgebildet auf Computersystemen, werden fit gemacht auf einem sehr hohen Niveau, auf einem höheren Niveau, als die Schule der reinen Techniker ist, die auch im Haus ist, und sollen dann mit diesen Kenntnissen, die sie hier erwerben, später direkt nach Abschluss der Ausbildung in der Geschäftsstelle arbeiten können. Das ist also Sinn und Zweck. Und es gibt da mehrere Bereiche, halt im Bereich Telefonsysteme. Da drüben haben wir noch ein Rechenzentrum, da ist dann Bereich Datenverarbeitung, kommen wir gleich noch hin. Was Industriesoziologen als künftig selbstverständlich voraussagen, wird hier schon in der Ausbildung deutlich, die Arbeit in Gruppen, im Team. Die Komplexität der intelligenten Maschinen führt zu neuen Arbeitsstrukturen, die weniger arbeitsteilig sind als früher. Neben guten Fachkenntnissen sind analytisches, logisches Denken und intellektuelle Flexibilität gefordert, heißt es. In der großen Halle, die wir durchlaufen, stehen Jugendliche an Hightech-Werkzeugmaschinen, digital gesteuerten Dreh- und CNC, sprich numerisch gesteuerten Fräsmaschinen. Was muss man können, um diese Maschinen zu bedienen? Im Prinzip gar nichts. Man muss, also es ist kein besonderes Programmierwissen vorhanden. Man braucht es nicht. Man muss eben nur jetzt wissen, wie sich die einzelnen, in welche Richtung man drehen kann. Das ist wie so ein Koordinatensystem, kann man sich das gut vorstellen, mit X- und Y-Achse. Und anhand der Anzeige kann man dann sehen, wie weit man gefahren ist. Man kann auf Teach-In fahren, dass die Maschine genauso weit fährt, wie ich es vorher einprogrammiert habe. Ne? Aber eine spezielle Programmiersprache brauchen Sie dafür nicht. Und es ist eine Erleichterung. Ja sicher, Sie können präziser arbeiten, genauer. Sie können auf Hundertstel genau drehen, auf Tausendstel genau. Das können Sie also mit den herkömmlichen Maschinen nicht. Das ist schon alleine, weil die Einteilung millimeterweise ist. Wie wollen Sie da ein Hundertstel? Aber da stehen Sie ja nur noch daneben. Nein, ich bediene ja die Maschine. Ich muss ja aufpassen, dass also die ganze Funktion, ich muss der Maschine sagen, was sie machen soll. Von alleine tut sie das nicht, ich kann das nicht. In einem Glaskasten neben der Werkhalle die Facharbeiter von morgen. Sie planen, steuern, warten die Maschine fern vom Werkstück. Was sind wir denn jetzt hier? Also wir geben jetzt im Moment ein Programm ein. Das heißt, dann zwei Loch auf dem Lochkreis, zwei Punkte, werden durch einen Zyklus programmiert. Und ja, das Problem ist jetzt, dass wir den Zyklus richtig eingegeben haben, nur er macht es nicht richtig. Tücke des Objekts? Ich weiß es nicht. Ich muss erst den Fehler finden, dann weiß ich, was es war. Muss der Mensch wieder per Hand das machen? Ja, ich glaube, es ist besser, es ist einfacher zu verstehen. Brauchen Jugendliche heute mehr Wissen über technische Zusammenhänge? Meine Frage nach dem Rundgang in den einzelnen Ausbildungsstationen erübrigt sich eigentlich. Katja bringt es auf einen einfachen Nenner. Natürlich, ich finde es gut, wenn ich jetzt sagen kann, ich bohre mir meine Löcher selber in der Wand, statt dass ich immer irgendwen holen muss, der das macht. Das kann nicht jeder. Also ich kenne. Stellen Sie einen Unterschied fest zwischen Gymnasiasten und Realschülern, Hauptschülern hier? Das ist mir eben ganz deutlich aufgefallen bei diesem Interview. Also hier können Sie also wirklich gewählter ausdrücken als ich, habe ich festgestellt. Wenn man mich jetzt so ganz direkt auf irgendwas fragt, dann muss ich jetzt mal überlegen. Und ich finde diese Gymnasiasten, und auch wenn sie studiert haben, die haben eine bessere Art, sich auszudrücken, finde ich. Katja hat keinen Grund, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Aber im Gespräch wird mir deutlich, wie sehr die Diskussion der Kultusminister um Allgemeinbildung gymnasial geprägt ist und wie weit sie damit an der Wirklichkeit heute vorbeiläuft, vor allem aber an den Bedürfnissen vieler Jugendlicher. Von der höchsten und proportionierlichsten Bildung aller Kräfte zu einem Ganzen sprach Anfang des 19. Jahrhunderts der Schul- und Hochschulreformer Wilhelm von Humboldt. Und erhielt nicht nur einige wenige, sondern jedermann einer solchen Bildung für fähig. In einem Schulsystem aber, das Menschen nach ihrer angeblich mehr praktischen oder theoretischen Begabung aussortiert, kann von einer allgemeinen Bildung für alle nicht die Rede sein. Katja wird in ihrer qualifizierten Ausbildung einiges von dem aufholen können, was ihr die allgemeinbildende Schule versagt hat, weil es nun einmal nicht Sache der Realschule ist, auf mehr als die Realien vorzubereiten, so wie es dem Selbstverständnis des Gymnasiums nach wie vor widerspricht, sich mit den Niederungen der Arbeitswelt und Technik auseinanderzusetzen. Die neuen Technologien aber verwischen diese Grenzziehungen zusehends. Der Rundgang bei Nixdorf beweist es. Die Auszubildenden dort sehen ihre Schulzeit denn auch durchaus kritisch. Die Teamarbeit hier im Betrieb ist also sehr stark, finde ich. Und in der Schule ist es wirklich mehr Konkurrenzkampf. Einer will besser sein als der andere. Und wenn man eben schlechter ist, wird man also, so habe ich die Erfahrung gemacht, nicht unbedingt von den Besseren unterstützt. Oder sie helfen einem. Es ist also nicht so gegeben in der Schule. Aber ich meine, wenn man es kann, man kann sich das ja selbst aneignen. Man kann ja teamfreudig sein, sozusagen, in der Gruppe arbeiten wollen. Kann man das in der Schule auch, also Hausaufgaben, Gemeinschaften oder sowas. Das hängt eben von den Schülern dann selbst ab, nicht unbedingt von den Lehrern. Sollte es sein? Ja, also ich fände es nicht schlecht. Ich glaube, die Schule hat wirklich die Aufgabe. Sie muss den Menschen nach allen Seiten hin öffnen. Und dadurch entsteht eine Urteilsfähigkeit, steht eine Kritikfähigkeit. Und darin sehe ich die Hauptbedeutung der Schule. Also nicht so sehr in der Spezialisierung, sondern halt in der Allgemeinbildung. Aber gehört zur Allgemeinbildung nicht auch, dass ich ein bisschen Ahnung von der Praxis habe? Was sicherlich wichtig ist, was der Herr Berner auch ausgeführt hat, dass eine Kritikfähigkeit und eine Urteilsbildung geschult wird in der Schule. Und dass dieser Prozess speziell in der Oberstufe intensiviert werden sollte durch Projektarbeiten und durch Gemeinschaftsarbeiten, wie sie wesentlich stärker jetzt hier in der Ausbildung vollzogen werden als in der Schule und auch im Studium. Und da muss ich auch sagen, das sehe ich auch als das große Plus der Ausbildung an, dass wir in vielen Projekten und gemeinsamen Aufgaben uns an Sachen rantasten, auch praktisch an Sachen rantasten, wo wir vom Lerneffekt her wesentlich mehr haben, als das eine reine Theorieschulung wäre. Und auch der Erfahrungsschatz, den man in der Gemeinsamkeit, im gemeinsamen Arbeiten erfährt, wesentlich größer ist, dass man mal sagt, jetzt der hat auf dem Gebiet etwas größere Stärken, er leitet die Gruppe jetzt mal, dass man auch mal so ein Rollenverhalten in dieser Projektarbeit durchspielen kann und daraus lernt. Und das ist was, was die Schule ein bisschen zu wenig bringt, was ich mir wünschen würde. Auch unter den Jugendlichen selbst also gibt es kaum Einigung darüber, was Allgemeinbildung heute bedeutet. Aber es schälen sich doch einige Schwerpunkte heraus im Laufe unseres Gesprächs. Naturwissenschaftlich-technische Kenntnisse, Fremdsprachen sind mehr denn je gefordert, aber auch psychische, soziale Dispositionen wie Teamarbeit und Kooperationsbereitschaft, die Fähigkeit, sich auszudrücken, Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein. Dies alles ist im konkurrenzbetonten Schulalltag eher unterbelichtet. Auch Kritik und Urteilsfähigkeit werden angemahnt, doch meine Zweifel an den neuen Maschinen, meine Skepsis über deren Sozialverträglichkeit teilen die Jugendlichen nicht. Sie sehen nur die lächelnde Seite des Januskopfes. Wenn wir jetzt so in Bereiche vorstoßen, wie zum Beispiel, was ja immer stärker an Bedeutung gewinnt, Fabrikanwendungen. Wenn Sie sich meinetwegen mal in einer Automobilfabrik umsehen, wie es da vor 20 Jahren ausgeschaut oder heute noch aussieht, meinetwegen in großen Walzwerken. Wir haben also auch während der Ausbildung Betriebsbesichtigungen gemacht und da wird Ihnen das mal richtig klar, was es überhaupt bedeutet. Ob ein Arbeiter immer noch täglich in Wahnsinnslautstärken Bleche stanzen muss oder ob das für ihn eine Maschine übernimmt oder die Steuerung eine Maschine übernimmt. Und das ist für mich effektiv Humanisierung der Arbeitswelt. Man muss auch sehen, dass der Computer in vielen Bereichen die Arbeitswelt humanisiert, weil er einfach Tätigkeiten überflüssig macht, die den Menschen physisch und psychisch nur belasten. Unten im Erdgeschoss wummert indessen die Riesenstanze, die Blechteile für Computergehäuse ausstanzt. Arbeiter hantieren in einem Höllenlärm. Ganz so human also werden die Arbeitsplätze im Zeichen von Hightech nun auch nicht sein, denke ich. Es fällt mir auf, wie stark sich die Jugendlichen mit ihrer Firma identifizieren. Verständlich ist das schon, denn das, was ihnen der Konzern bietet, ist zweifellos weit mehr als das, was eine herkömmliche Lehre bietet. Und Anstellung ist ihnen gewiss, angesichts hoher Jugendarbeitslosigkeit, ein Vorteil, der gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Freilich stärkt das privilegierte Leben in dieser Bildungsrepublik nicht gerade das Mitempfinden für die, die draußen sind. Und viele werden in den kommenden Jahren draußen vor der Tür bleiben. Im Gespräch über die Notwendigkeit einer organisierten Interessenvertretung im Betrieb wird der Zug zum Exklusiven recht deutlich. Wenn ich ein Problem habe und mir irgendwas nicht passt, dann spreche ich mit den entsprechenden Leuten, das sind oftmals Vorgesetzte, und trägt man das aus. Ich glaube, dass gerade der Betriebsrat heutzutage in vielen Unternehmen einfach den Fehler macht, zu sehr Klassenkampf zu propagieren, immer noch. Das ist in meinen Augen heutzutage eine völlig missverstandene Rolle. Der Betriebsrat sollte ein Berater des Arbeitnehmers sein, aber sollte nicht gleich in jeder Auseinandersetzung, die meinetwegen Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber hat, sofort ein gesellschaftspolitisches Problem sehen. Oftmals ist es so, der Betriebsrat, das ist ein Konflikt, Betriebsrat sagt sich hier, Möglichkeit wieder Gewerkschaftspolitik zu machen. Und ich glaube, dass deswegen auch oftmals der Gang zum Betriebsrat von einem Mitarbeiter nicht gemacht wird. Bei uns deshalb gerade eben nicht, weil ein offenes Klima da ist und man über alles eigentlich sprechen kann. Ich verlasse diesen Konzern in Paderborn, dessen Produkte die Zukunft im Privaten wie im Öffentlichen, in Familie wie Betrieb prägen und verändern werden. Auf meiner Spurensuche nach einer neuen Allgemeinbildung bin ich ein Stück weitergekommen. Allgemeinbildung im Computerzeitalter erfordert offenbar doch weit mehr als das, worauf sich die 11 Kultusminister geeinigt haben. An der Pforte erfreut uns die junge Frau mit der Nachricht, dass man nun den verloren gegangenen Abteilungsleiter wiedergefunden habe. Allgemeine Erleichterung. Ich habe ein Stück Bildung 2000 gesehen, aber so frage ich mich, kann die Bildung im Computerzeitalter nur Anpassung an die Erfordernisse des Computers sein und an durchaus legitime wirtschaftliche Interessen? Die Maschine, so beschwichtigen die Experten, bleibe letztlich immer ein Instrument, das von Menschen programmiert und genutzt wird. Doch wird ihre Logik und Systematik nicht auch Verhalten und Denken des Nutzers bestimmen? Und gilt es dann nicht, seine Widerstandskraft zu stärken, seine Eigenwilligkeit, sein Selbstbewusstsein? Wo aber geschieht das in einer Schule, die immer noch junge Menschen nach Maßgabe ihrer Speicherfähigkeit, sprich ihrer Gedächtnisleistung, sortiert, obwohl ihnen doch hierin die intelligenten Maschinen bereits überlegen sind? Ein Hersteller von Software für Großcomputer hatte mich belehrt. In absehbarer Zeit würden die Systeme so kompliziert sein, dass nur einige wenige tausend Experten auf der Welt noch den Durchblick hätten. Nicht Technikgläubigkeit sei deshalb angezeigt, sondern die Fähigkeit, einen kühlen, kritischen Kopf zu behalten. Kurs auf den Eisberg nennt der amerikanische Informatiker Josef Weizenbaum die derzeitige Entwicklung der Computertechnik. Ist dieser Kurs noch aufzuhalten? Die wissenschaftliche Kreativität scheint grenzenlos. Nach dem Superrechner mit schier unbegrenzter Speicherfähigkeit steht uns nun bald der flexible Roboter ins Haus mit Funktionsmodulen, die dem menschlichen Hören, Sehen, Schreiben und Sprechen vergleichbar sind. Die Erforschung sogenannter neuronaler Netzwerke wird in allen modernen Industriestaaten mit gewaltigen Summen vorangetrieben. Als Flugleitsysteme für Handreichungen in Kernkraftwerken und den militärischen Einsatz ist diese höhere Maschinenspezies gedacht. Das Pentagon in den USA ist, wie die Militärs überall auf der Welt, besonders interessiert an technischen Gebilden, die arbeiten wie das menschliche Gehirn, nur eben absolut gehorsam und unkritisch. Daneben die Entwicklung der Gentechnik mit ihren schier unbegrenzten Möglichkeiten der Manipulation menschlicher Erbanlagen. Der Mensch programmierbar bis hin zur Augenfarbe? Elitezüchtung durch Genmanipulation? Ist das eine neue Variante künftiger Bildungspolitik? Die Brave New World, wie Aldous Huxley sie schon in den 30er Jahren beschrieben hat, ist keine Science Fiction mehr. Irgendwie erinnerte mich Huxleys Vision von der Züchtung kompetenter Alphas und tüchtig gehorsamer Epsilons an vergleichbare Überlegungen zum Thema Bildung heute. 1982 erschien das Buch »Die neue Bildungskrise« von Klaus Häfner, in dem das Szenario einer möglichen Bildung in der Homuter-Gesellschaft entworfen wird. Der Begriff Homuter ist zusammengezogen aus Homo, der Mensch, und Computer. Häfner unterscheidet zwischen den Unberechenbaren, die die Homuter-Gesellschaft voranbringen, und dem Heer der Substituierbaren. Und seine Folgerungen? Sollen die potenziell Unberechenbaren aber eine echte Chance bekommen, so muss die heute vielerorts angestrebte Homogenität der Bildung bereits in der Sekundarstufe 1 aufgegeben werden. Es muss eine klare Differenzierung und eine intensive Förderung der Elite eingeführt werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass Schüler, die in der Tat hochqualifiziert sind, in ihrer Entwicklung nicht durch jene gehemmt werden, die sich anders qualifizieren wollen. Eine fundierte Bildung für alle ist sie so gesehen nicht geradezu kontraproduktiv? Auf diesem Hintergrund fand ich plausibel, was der Bildungsforscher Professor Klaus Klemm sagte. Ich denke, dass die Verstärkung der Diskussion um Allgemeinbildung die Funktion hat, den Teil der Schule, der nicht auf das Berufsleben vorbereitet, stärker in das Interesse der Öffentlichkeit zu rücken, weil eben für einen erheblichen Teil der Schüler auch das Berufsleben als sichere Perspektive nicht mehr oder nur noch erschwert existiert. Ich kann das ein bisschen belegen. Es gibt eine Studie vom Hochschulinformationssystem in Hannover, in der Studenten und Studentinnen gefragt werden, was denn die wichtigen Aspekte ihres Studiums für sie ganz persönlich seien. Und da antworten eigentlich die Studentinnen und Studenten in den von Arbeitslosigkeit bedrohten Fachgebieten, also vor allen Dingen die Lehramtsstudenten, dass es für sie vor allem um Allgemeinbildung ginge, während die Studentinnen und Studenten in den ingenieurwissenschaftlichen, in den medizinischen Bereichen ganz deutlich sagen, dass es für sie darauf ankomme, sich ordentlich auf den Beruf vorzubereiten. Wenn ich das mal etwas verallgemeine und auch ein bisschen vergröbere, dann kann man doch daraus schließen, Allgemeinbildung ist etwas für die die Berufsperspektive unsicher oder unmöglich geworden ist. Für die anderen ist völlig klar, dass eine Schule und Hochschule Berufsbildung vor allen Dingen und Vorbereitung auf einen guten Beruf ist. Allgemeinbildung als Spielwiese für die Substituierbaren, als Beschäftigungstherapie für jene, die keinen Arbeitsplatz finden. Mancher mag sich in der Euphorie der Qualifizierungsoffensive, die in Bonn so heiß läuft, an die Flüchtlingsgespräche von Bert Brecht erinnert fühlen. Da sitzen während des Zweiten Weltkriegs die beiden Flüchtlinge Kalle und Ziffel im Bahnhofsrestaurant von Helsinki. Sie sprechen über Geschichte und Politik und eines Tages auch über Bildung. Wenn Sie Physik gelernt haben, haben Sie es mit einem Seitenblick auf die Erwerbsmöglichkeiten gemacht und sich nur zugelegt, was Sie wieder haben verkaufen können. Für uns hat sich's nur um Bildung gehandelt und nach welcher Seite wir sie ausbauen. Und nach welcher Seite haben Sie sie ausgebaut? Ich habe Walter von der Vogelweide genommen. Und am Anfang ist's auch gegangen. Aber dann bin ich arbeitslos geworden und da war ich abends zu müd und hab's aufgesteckt. Der Junge von meiner Wirtin hat die ganze Pflanzenwelt auswendig gelernt mit der Zeit. Er hat eine eiserne Energie gehabt, ist nie einen Abend spazieren gegangen, nie ins Kino und hat nichts gemacht als sich gebildet. Und er hat sich sogar dadurch geschadet, indem er Brillen gebraucht hat, was ihn an der Drehbank gehindert hat, wenn das auch am Schluss egal war, weil er arbeitslos geworden ist. Wie Sie sagen, es liegt nur an Ihnen, ob Sie sich bilden wollen oder nicht. Bildung statt Arbeit. Soll man es deshalb ganz dran geben und sich in einer schönen Videowelt zu Tode amüsieren? Die nächste Station meiner Recherche. Ich fragte nach bei den Sozialpartnern. In 13 Thesen zur Allgemeinbildung hatte sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände bereits 1987 zu Wort gemeldet. Ihr bildungspolitischer Sprecher Hans-Jürgen Brackmann bestätigt, was ich vor Ort gesehen habe. Wir haben in der Vergangenheit ein vornehmlich produzierendes Gewerbe gehabt. Wir gehen über, und das ist jetzt eine Zukunftsvision, aber es ist auch jetzt schon an Zahlen ablesbar, zu einem stärkeren Dienstleistungssektor. Es gibt also verschiedene Bereiche, die zurückgehen, wie insbesondere das Herstellen, das Verkaufen. Wir werden insbesondere im Rahmen der Informationstechnologien neue Märkte erschließen. Und dieses wird sich in dem Arbeitsleben für die Einzelnen auch niederschlagen. Das setzt andere Qualitäten voraus. Insbesondere werden wir hervorgerufen aufgrund der Informationstechnologien eine Dezentralisierung haben. Wir werden in kleineren Einheiten arbeiten können. Der Einzelne wird stärker gefordert sein hinsichtlich dessen, was er zu entscheiden hat. Und es wird die Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit des Einzelnen im Vordergrund stehen müssen. These 5 des BDA. Die Allgemeinbildung des Menschen sei, so heißt es da, auf seine Ganzheit ausgerichtet. Sie müsse wissenschaftsorientiert sein und zugleich zur Bewältigung konkreter Lebenssituationen beitragen, müsse Kreativität und Durchblick zugleich vermitteln und selbstredend Persönlichkeitsbildung. Wer wollte dem nicht zustimmen? Zugleich aber wird eher festgehalten am auslesenden Schulsystem und gegen ein Weiterbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, das Arbeitnehmern auch eine politische und kulturelle Bildung zugestehen möchte, haben die Unternehmer geklagt. Freilich erfolglos. Aber Widersprüchlichkeiten in ihrer Argumentation, die liegen auf der Hand. Haben die Gewerkschaften einen anderen Standpunkt? Was muss der Mensch jenseits einer Anpassungsbildung an die neuen Technologien lernen? Wie stehen die Gewerkschaften zur Notwendigkeit, Menschen zu bilden, wohl wissend, dass viele voraussichtlich dennoch ohne Arbeit bleiben werden? Wilhelm von Humboldt, der preußische Schul- und Hochschulreformer, muss heute als Argumentationshilfe für grundlegend unterschiedliche Auffassungen herhalten. Philologen, Professoren, konservative Bildungspolitiker verehren ihn als den Schutzpatron einer elitären Gymnasialbildung. Die Gegenseite wiederum schätzt in ihm den Vertreter einer allgemeinen Menschenbildung ohne Klassenschranken. Denn der gemeinste Tagelöhner und der am feinsten Ausgebildete muss in seinem Gemüt ursprünglich gleichgestimmt werden, wenn jener nicht unter der Menschenwürde roh und dieser nicht unter der Menschenkraft sentimental, chimärisch und verschroben werden soll. Kann ein Arbeitnehmervertreter mit diesem idealistischen Bildungsbegriff überhaupt noch etwas anfangen? Er kann. Lothar Pinkerl, Abteilungsleiter Bildung in der Industriegewerkschaft Metall. Die Allgemeinbildung im Humboldtschen Sinne richtete sich, wie jede Bildung bis heute, an den Einzelnen. Und die Entfaltung des Einzelnen, die Persönlichkeitsentwicklung, wurde als isolierte Entwicklung gesehen, nicht als einen Teil der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Wir müssen heute wissen, dass jeder Mensch ein Recht hat, zu existieren, zu leben und zu arbeiten und jeder die Möglichkeit haben muss, seine Anlagen und Fähigkeiten nicht nur als Einzelner zu entfalten, sondern sie einzubringen in das gesellschaftliche Ganze. Dieser Gesichtspunkt, dass man in einer Demokratie sich aktiv beteiligen muss an den Prozessen und an den notwendigen Veränderungen in dieser Gesellschaft, bedeutet, dass Inhalte und Formen des Lehrens sich radikal ändern müssen. Jemand, der nicht gelernt hat, sozial zu lernen, der nicht gelernt hat, gemeinsame Probleme gemeinsam aufzugreifen und zu Lösungen zu bringen, ist weder ein Demokrat, noch kann er in Zukunft als Einzelner in der Lage sein, sein Leben individuell zu gestalten. individuelle Entfaltung und soziales Handeln. Wer wollte angesichts knapper Arbeit und der Notwendigkeit, sie umzuverteilen, an einer Erziehung zur Solidarität zweifeln? Mit Sorge sieht der Gewerkschafter deshalb den Rückzug ins Private. Diesem Trend konservativer Politik müsse man gegensteuern. Die Gegensteuerung gegen die Vereinzelung, die Gegensteuerung gegen den Moloch Freizeitindustrie, gegen Reizüberflutung, gegen die Ideologie, jeder Einzelne muss sehen, wie er zurechtkommt und je besser er seine Ellbogen gebrauchen kann und seinen Kopf, desto besser. Diese Positionen, die Menschen bedürfnishaft zwar verankert, aber zu gleicher Zeit gibt es den Wunsch, kollegial, freundschaftlich Nähe zu empfinden, Wärme zu empfinden, so etwas Ähnliches wie Heimat wieder zu haben, gibt es den Wunsch danach, miteinander zu reden. Und wenn das noch damit verbunden werden kann, dass daraus Gestaltungsprozesse sich entwickeln, so ist ein erster Schritt gegen die gegenwärtige Entwicklung gegangen, die in der Tat auf Vereinzelung hinausläuft. Auf der vierten Suche nach einer neuen Allgemeinbildung habe ich auch die Literatur durchforstet. Gab es jemals den Allgemeingebildeten, der in allen Sätteln gerecht war, von dem viele Professoren heute schwärmen und dessen Verlust sie so lauthals beklagen? Die Bildungswege großer Schreiber verlaufen eher unregelmäßig, scheinbar planlos, führen hierhin und dorthin. In seinen Jugenderinnerungen beschreibt Theodor Fontane unverblümt das Chaos in seinem Kopf, als er zur kurzen Stippvisite ins Gymnasium eintritt, das er auch bald wieder verlässt. Durch gezieltes Schuleschwänzen in Cafés und aus Gazetten hat er sich weitergebildet. Und er kommt zu dem Schluss: Hätte ich stattdessen pflichtmäßig meine Schulstunden abgesessen, so wäre mein Gewissen zwar reiner geblieben, aber mein Wissen auch. Und auf dem ohnehin wenig beschriebenen Blatte meiner Gesamtgelehrsamkeit wird auch das Wenige noch fehlen, was ich dem Freimütigen, dem Gesellschafter und dem Figaro von damals verdanke. Mein Vater, wenn ihm meine Mutter vorwarf, er habe alles bloß aus dem Konversationslexikon, antwortete regelmäßig: Es ist ganz gleich, wo man es her hat. Und dieser Ansicht möchte ich mich anschließen. Ähnliches wird von Thomas Mann berichtet. Bildungskarrieren wie diese haben in mir Zweifel wachsen lassen. An einer fest betonierten Allgemeinbildung, die von oben verpasst wird, ohne Chancen, sie immer wieder an der Wirklichkeit zu erproben und zu verändern. Eduard Pestel, Mitglied des Club of Rome und Mitverfasser einer Studie, die zum ersten Mal die Grenzen des Wachstums ins öffentliche Bewusstsein gerückt hat, Eduard Pestel schreibt über seine Schulbildung in der Weimarer Republik Folgendes: Wir lernten viel. Zum Beispiel weit über den normalen Deutsch- oder Griechischunterricht hinaus über die Entwicklung der bildenden Kunst und der Philosophie. Jedoch geschah dies nur unter ästhetischen und geistesgeschichtlichen Gesichtspunkten, ohne dass dabei Fragen der sozialen oder politischen Moral angesprochen wurden. Wir wurden eben doch im Geiste des Bildungsbürgers der Vorkriegszeit gebildet. Sie blieb die gute alte Zeit. Dass Freiheit, Menschenwürde und Gerechtigkeit große Werte darstellten, erfuhren wir natürlich. Dass wir sie besaßen, erschien uns ebenso wie unseren Lehrern und unseren Eltern aber so selbstverständlich, dass die Einsicht, diese Werte könnten uns nur durch die ständige Bereitschaft, sie notfalls auch zu verteidigen, erhalten bleiben, völlig fehlte. Zumal sie uns auch in der Schule und im Elternhaus nicht vermittelt wurde. Weltwirtschaftskrise, Ansteigen der braunen Flut, all das hat den Schüler Pestel damals nicht sonderlich irritiert. Rückblickend finde ich es geradezu erstaunlich, dass ich mich an keine Auseinandersetzung unter meinen Mitschülern in dieser politisch so bewegten Zeit erinnern kann. Der allgemein gebildete, aber unpolitische Bürger, steckt er nicht wiederum in dem Konzept der Kultusminister vom Dezember 1987? Reichen zwei Pflichtfächer aus, um junge Menschen auch politisch handlungsfähig zu machen? Ist es nicht vorstellbar, dass Menschen wiederum unkritisch Opfer einer neuen Bedrohung werden, einer irrationalen Wissenschaftsgläubigkeit mit ihren unabsehbaren Folgen? Gerold Becker, ehemaliger Leiter der Odenwaldschule, eines freien, reformpädagogisch orientierten Internats im Hessischen, sieht die Gefahr eines »Das gehört jetzt nicht hierher«-Denkens, das Schule, Hochschule und berufliche Bildung gleichermaßen beherrscht. Vor einigen Jahren war von den Grenzen des Wachstums die Rede und die Friedlosigkeit dieser Welt mit Hochrüstung und technischen Systemen ist ja notorisch. Die Probleme der Umweltbelastung drohen uns von Ozonloch bis zu Schwermetallen im Boden zu überwältigen. Und all dieses sind Probleme, die, ich denke, umso gefährlicher werden, je weniger Menschen lernen über die Verfolgung ihres kleinen oder eingeengten, eingegrenzten Zweckes jeweils hinauszudenken und über Dinge nachzudenken, die mit der, sozusagen mit der Fachideologie gar nichts zu tun haben. Nämlich zum Beispiel auch über philosophische Fragen, auch über ethische Fragen im Zusammenhang mit dem, was sie als Tätigkeit betreiben, was sie als Pläne entwerfen, aber auch in Form sozusagen von berücksichtigen können, einfach von Auswirkungen, die sich ganz woanders abspielen. Ich kann es an einem Beispiel deutlich machen. Sehen Sie, Architekten, die darauf gedrillt werden, einerseits technische und andererseits ästhetische Probleme mehr oder weniger perfekt zu lösen, aber nicht gleichzeitig lernen, welche sozialen und psychologischen Auswirkungen die Formen des Bauens, die Formen des Städtebaus, die Formen des Wohnens, die Formen der Verkehrsorganisation auf die darin lebenden Menschen haben, sind gefährliche Architekten. Und solche haben zu großen Teilen unsere Trabantenstädte gebaut. Nicht, weil das böse Menschen waren, sondern weil sie vollkommen unaufgeklärt und unfähig waren, über die Grenzen ihres technischen oder ästhetischen Problems hinauszudenken. Die nächste Station meiner Recherche. Auf der Suche nach einer neuen Form der Allgemeinbildung bin ich nach Bielefeld gefahren. Dort arbeiten gleich neben der Universität zwei Schulen mit besonderem Zuschnitt, die Laborschule und das Oberstufenkolleg. Hartmut von Hendig, der bekannte Pädagoge, ist ihr Gründer. Wichtig erscheint mir dieser Versuch, weil er nicht im rousseauschen Sinne eine Pädagogik zurück zur Natur empfiehlt, sondern Wissenschaftlichkeit als Prinzip der modernen Gesellschaft anerkennt und darauf aufbaut. Bei der Vorbereitung auf diesen Besuch erinnerte ich mich an ein Buch, das ich vor Jahren gelesen hatte. In seinem Bericht für die 80er Jahre hatte der Club of Rome nicht nur auf ein Umdenken in Sachen Umwelt, sondern auch im Lernen hingewiesen. Lernen sollte auf Zukunft ausgerichtet sein und Zusammenhänge wieder deutlich machen, ist die zentrale These. Ich erinnerte mich in diesem Zusammenhang auch an ein Gespräch mit Wilhelm Ebert, dem Vorsitzenden des größten Lehrerverbandes, des Verbandes Bildung und Erziehung. Er sprach vom Zahacker-Prinzip, das das deutsche Lernsystem auf allen Stufen durchzieht. Das Zahacker-Prinzip ist geradezu in allen Teilen unseres offiziellen Bildungswesens feststellbar. Das beginnt mit der Einteilung in Fächern. Da wird der Mensch einmal biologisch, einmal physikalisch, einmal theologisch und so weiter betrachtet. Dann geht es hinein in den Zeitablauf. Da ist eben eine Stunde Mathematik und die nächste Physik und die dritte ist Griechisch und dann ist wieder der Turnen. Und das alles hat nichts miteinander zu tun. Die Zerhackung findet noch stärker statt über die Notengebung. Wenn man sieht, dass da irgendeine unwahrscheinlich komplexe Leistung und unter Umständen eine noch komplexere Aufwand für die Leistung, den man gar nicht prüfen kann, dass das dann mit einer Ziffer ausgedrückt wird und womöglich noch mit einer Ziffer mit Kommastellen, dann kann man nur sagen, die Leute, die das tun, die können das nur tun, weil sie den Hintergrund dessen, was sie menschlich hier anrichten, nicht wissen. Das gilt natürlich für die Verantwortlichen für das Bildungswesen, die das anordnen. Das gilt aber auch natürlich für die Lehrer, die das durchführen müssen. In der Zerstückelung von Realität sieht Ebert eine große Gefahr. Es verstellt den Blick für die Einsicht, dass letztlich alles mit allem zusammenhängt. Mit vielen Fragen im Kopf bin ich nach Bielefeld gefahren und erhielt dort an einem regnerischen Novembertag einige Klarheit darüber, was Bildung heute enthalten müsste und was sie einst enthalten hat, bevor sie unter die staatliche Fuchtel kam. Bildung im 18. Jahrhundert war ein Weg in die Freiheit, ein Ausweg aus klerikaler und sozialer Beengung oder, wie Immanuel Kant es nannte, die Befreiung aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Bildung als Kompass. Erst als sich der Staat im Zeichen der Industrialisierung und notwendiger Qualifizierung einmischte und Bildung als regelungsbedürftig erkannte, sie in Schulen, Lehrplänen und Abschlüssen festschrieb, verlor sie jenen emanzipatorischen Zug der freien Entfaltung und Weltorientierung, wurde Allgemeinbildung zum elitären Privileg. Und Allgemeinbildung heute? Im Zeichen von Hightech und Verwissenschaftlichung kann sie nicht mehr absolut freischwebend, unverbindlich, individualistisch sein. Bildung als Kompass wird nötiger denn je. Unsicherheit wächst. Gesellschaftliche Konturen verschwimmen zusehends. Wer heute etwas lernt, weiß nicht, ob er es morgen noch gebrauchen kann. Neue alternative Lebensformen treten an die Stelle alter, vertrauter Routineabläufe in Leben und Lernen. Das bringt Freiheit zu wählen, aber auch die Not zu entscheiden. Allgemeinbildung als Orientierungshilfe. Ich sprach mit Professor Klaus Horelmann. Er betreibt Jugendforschung in Bielefeld. Für mich ist das Wichtigste an dem Begriff Bildung, dass ein Mensch in die Lage versetzt wird, sich die soziale Welt, die dingliche Welt anzueignen, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen und in der Auseinandersetzung seine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das ist der Kern des alten, des neuen, des neuesten Bildungsbegriffs. Ich glaube, um diesen Definitionsbestandteil führt kein Weg herum. Und eine solche Auseinandersetzung mit der Welt und, wie ich vorhin sagte, der eigenen Person natürlich auch, mit dem eigenen Körper, dem eigenen Organismus, der eigenen Psyche in dieser Welt, die muss das Ziel von Bildungsprozessen in der Mittelstufe und in der Oberstufe unserer Schulen sein. Und sie muss so breit angelegt sein, dass sie sämtliche Neigungen, Bedürfnisse und Interessen des einzelnen Menschen berücksichtigt. Denn sonst kann der einzelne Mensch nicht zu dem Grad von Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, Mitfühlungsfähigkeit, Empathie, Solidarität mit anderen Menschen und mit der Gesellschaft, in der er lebt, kommen, wie wir es uns wünschen. Am Bielefelder Oberstufenkolleg wird nach dem Prinzip des Gründers gearbeitet, den Menschen stärken und die Sachen klären. Die 250 Kollegiaten lassen sich schon früh auf eine spezialisierte wissenschaftliche Ausbildung ein. Jeder Kollegiat wählt zu Beginn der Ausbildung ein oder zwei Fächer, sei es Jura, Pädagogik, Psychologie oder Biologie. Mit dieser Vorbereitung kann er später ein Studium an der Hochschule nahtlos fortsetzen. Zugleich aber wird neben dieser Spezialisierung ganz bewusst zum Denken in Zusammenhängen, zu kritischer Analyse dieser Spezialdisziplinen, zu persönlichem Engagement bei der Lösung konkreter Alltagsprobleme angeregt. Fächerübergreifende Projekte ermöglichen praktische Erfahrungen, zeigen, welchen Nutzen das Spezialwissen auch für andere Bereiche des Lebens haben kann, zeigen auch, wo Fachidiotentum zu gefährlicher Beschränktheit führen kann. Diese Erfahrungen machen Kollegiaten, die aus allen Schichten und mit fast allen Schulabschlüssen nach Bielefeld kommen. Ich sprach dort mit einer ehemaligen Hauptschülerin, die als Zahnarzthelferin und Krankenschwester jahrelang tätig war und dann das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich mehr. Ich möchte eigentlich nicht so speziell von einem Gebiet ganz viel wissen, sondern mehr so eine Allgemeinbildung haben. Und dann kam für mich so die Frage auf, was bedeutet für mich Allgemeinbildung? Und Allgemeinbildung ist eigentlich, dass ich mir wünsche, dass ich kritikfähig bin, dass ich Aufmerksamkeit kriege für mich. Und dass ich das Ganze umsetzen kann, um einfach so aktiv zu werden. Und was das so in den Anfängen für mich heißen sollte, das wusste ich nicht so genau. Nach 10 Jahren Unterbrechung hat diese junge Frau wieder angefangen zu lernen und zu fragen. Angst habe sie schon gehabt, aber auch ein Gefühl von Freiheit. Nach 2,5 Jahren zieht sie das Fazit. Ich kann Politik besser begreifen, ich kann Literatur besser begreifen, ich kann Technik besser begreifen, weil es mir hier in einer Art und Weise vermittelt wird, ja, dass ich es umsetzen kann. Ja, sagen Sie mir, auf welche Weise vermittelt wird? Auf eine Art vermittelt wird, dass ich ein Angebot bekomme, themenmäßig, und ich sagen kann, ja, das ist was für mich und da mache ich jetzt was draus, oder ich mache es nicht. Es ist einfach für mich, dieses Gefühl zu haben, es auswählen zu können. Dass es mir nicht einfach aufgedrückt wird, sondern ich kann sagen, ich will es machen oder nicht. Und das bietet mir einfach die Chance, also mit diesem auswählen zu können, auch für mich erstmal das rauszusuchen, was ich für mich haben möchte. Und darüber eröffnen sich für mich immer mehr Felder und ich will immer mehr wissen und habe so das Gefühl, dass ich jetzt für mich sowas wie Allgemeinbildung erreicht habe, weil ich jetzt sozusagen so mit einem Thema angefangen, immer mehr erfahre und jetzt auch so einen Bogen spannen kann. Den Bogen spannen. Sabine Hellmann macht das an folgendem Beispiel deutlich. Bisher war es für mich so, dass ich, also besonders in Geschichte ist es mir immer aufgefallen, dass ich immer gedacht habe, ich habe jetzt so einen Katalog von irgendwelchen Daten, die mit irgendwelchen Geschehnissen zusammenhängen. Und das habe ich auswendig gelernt. Aber ich habe es nie geschafft, das in irgendeinen Zusammenhang zu bringen. Und das ist mir heute möglich. Dass wenn ich zum Beispiel über Faschismus rede, dass ich dann weiß, wie sich Faschismus politisch dargestellt hat, wie es sich hier in meiner Region dargestellt hat, wie es sich in der Literatur dargestellt hat, was sich in der Technik getan hat und ja, also einfach, dass ich jetzt mehr einen Bogen spannen kann. Dass ich jetzt vielleicht nicht in der Lage bin, genau zu sagen, ja, was ist im 17. Jahrhundert gewesen und im 18. Jahrhundert. Ich weiß heute, wo ich das nachgucken kann. Das finde ich auch gut, dass ich das gelernt habe. Ich muss das gar nicht wissen, sondern ich bin heute eher in der Lage, dass ich zu ganz bestimmten Themen mehr allgemein etwas weiß und nicht so stückweise immer etwas weiß. Ist das nun eine exklusive Bildung oder würden Sie sagen, das könnte eigentlich jedem Jugendlichen so geboten werden? Also ich finde es nicht exklusiv. Es ist vielleicht ein bisschen exklusiv, weil es die einzige Schule gibt, weil es die einzige Schule ist hier in Deutschland, die so etwas bietet. Und also von daher ist es exklusiv, aber ich glaube, es ist für alle eine Chance. Und ich meine, dass alle so etwas nutzen könnten und nutzen müssen. Sabine Hellmann hat gelernt, Spezialwissen immer wieder auf seine praktische Verwendbarkeit hin zu überprüfen. Sie erzählt von einem Kurs zum Thema Umweltschutz, speziell Müll. In diesem Kurs ging es dann weitergehend um Hausmüllentsorgungskonzepte. Wir haben uns also ausgedacht, wir stellen nicht nur fest, dass wir 50% organischen Abfall im Müll haben, sondern wir tun auch was dagegen. Und wir haben uns dann ausgedacht, wir gehen hier in der Nachbarschaft zu einem Hochhaus und fragen die Leute mal, ob sie Lust haben, mit uns ihre organischen Abfälle zu kompostieren. Das haben wir dann auch gemacht und die Leute waren auch damit einverstanden, nach Überzeugungsarbeit. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir diesen Leuten ein Kompostgestell gebaut haben, denen dieses Kompostgestell in den Garten gebracht haben, von der Stadt Bielefeld unterstützt werden. Also die haben uns zum Beispiel so kleine Sammelgefäße für den Haushalt zur Verfügung gestellt. Und dieses Projekt läuft seit einem Dreivierteljahr mit einer Beteiligung von 95%, würde ich mal so schätzen. Die Erfolge sind ausgesprochen gut. Die Leute sind davon überzeugt, dass sie etwas Gutes zum Umweltschutz tun. Und sind ganz begeistert eigentlich damit, freuen sich über ihren Kompost. Wir sind im Moment so dabei, dass wir dieses Projekt an die Hausbewohner übergeben und uns einem neuen Projekt quasi zuwenden. Und ich habe hier auf eine sehr angenehme und sehr produktive Art und Weise erfahren, dass ich gut Umweltschutz kennenlerne, was bedeutet das eigentlich, und mein Privatinteresse am Umweltschutz hier in der Schule umsetzen kann. Herkömmliches Lernen als Ansammlung von unzusammenhängendem, abfragbarem Wissen sieht die Kollegiatin nach 2,5 Jahren Lernen kritisch. Ich glaube, dass erstmal erkannt werden muss, dass in Schulen, so wie sie bislang bestehen, immer nur, ja, ich sag das mal so, was ganz Bestimmtes auswendig gelernt werden muss, ohne die Fähigkeit zu vermitteln, dieses auch umsetzen zu können. Und ich denke so, ich bin selber so ein Opfer dieser Schulpolitik gewesen und bin froh, dass ich jetzt was anderes erfahren kann und würde mich freuen, wenn diese Schule, so wie sie hier besteht, nicht die einzige bliebe in der Bundesrepublik. Allgemeinbildung, das hatte ich aus der Begegnung mit der Schülerin mitgenommen, ist eben nicht nur ein Sammelsurium von Wissenssplittern. Sie entsteht erst durch bewusstes Überschreiten von Fächergrenzen in konkreter Anwendung und verbunden mit politischem Engagement. Wirklichkeit ist eben immer interdisziplinär. Das Oberstufenkolleg ist eine Orchidee in der deutschen Schullandschaft und doch könnte ein großer Teil ihrer 12-jährigen Praxis auch von der üblichen Halbtagsschule übernommen werden und die muss es früher oder später übernehmen, meint Wilhelm Ebert optimistisch. Weil bereits heute die Jugend ein Gespür hat, weil mit diesem zerhackten Denken, mit diesem reinen Spezialistentum sie ihr künftiges Leben nicht mehr bewältigen können Und darauf beruhen dann häufig so alternative Bewegungen, die man dann manchmal unnötig abwertet. In Wirklichkeit ist es der Aufschrei einer Jugend, nicht gegen eine etablierte Gesellschaft, sondern gegen ein etabliertes Denken, das nicht mehr zeitgemäß ist. Schule als Lebens- und Erfahrungsraum, schön wär's. Bislang ist sie immer noch zu verkopft und Schulverdrossenheit eine verständliche Reaktion auf diese Art allgemeinbildende Schule, die dieses Attribut wohl zu Unrecht trägt. Im Sog von Abschlüssen, Noten, Leistungskursen und Berechtigungen ist ihr der große Überblick abhanden gekommen und die Einsicht, was Menschen heute vor allem brauchen. Dazu noch einmal der ehemalige Leiter der Odenwaldschule, Gerold Becker. Es gehört ganz sicher dazu, dass auch das gebildet wird, was Pestalozzi noch sehr schön und kurz das Herz nennen konnte und wo wir heute vielleicht eher etwas wie Seele oder Psyche oder emotional oder was immer für Worte benutzen mögen. Das heißt, dass die Gefühle kultiviert werden, dass eine Person aber auch in sich selber ruhen kann, ein Stück Identität hat, die nicht aus dem Wissen kommt, für bestimmte Dinge steht. Und es gehört schließlich dazu, dass der Verstand sich in dieser Welt orientieren lernt, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden lernt, vom Konkreten abstrahieren, aber vom Abstrakten wieder ins Konkrete zurückübersetzen kann, sich Bilder machen kann, in Alternativen denken kann, hinausspringen kann, sozusagen über die festen Bahnen. Persönlichkeitsbildung ist gefordert gestern wie heute und unabhängig von Schulformen. Also mit Humboldt ins dritte Jahrtausend? Freilich müsste die Humboldtsche Bildungsvorstellung noch um eine Dimension erweitert werden, meint Gerold Becker, um die Dimension des Politischen. Ich denke, dass heute junge Menschen, die nicht darauf vorbereitet sind, als Engagierte und sozusagen mit einem langen Atem und großer Zähigkeit und großer auch Durchsetzungswilligkeit ausgerüstete junge Erwachsene an dem Leben der Gesellschaft teilzunehmen, dass die über kurz oder lang entweder völlig unpolitisch werden oder auf der anderen Seite in der Gefahr stehen, in irrsinnige Reaktionen abzugleiten, die sich nur noch so in Freund-Feind-Denken gegenüber dieser Gesellschaft äußern können. Und beides kann nicht in unserem Wunsch sein. Auf meiner Spurensuche nach einer neuen Allgemeinbildung ist mir eines deutlich geworden. Weder Vogel-Strauß-Politik noch unkritische Akzeptanz ist angezeigt gegenüber der nahezu ungebremsten Eigendynamik wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Was der Mensch braucht im Computerzeitalter, ist seelische Stabilität und ein gesunder Schuss Skeptizismus, will er im Schaukeln der Dinge noch festen Stand behalten. Deshalb ist für mich heute sozusagen der gebildete Mensch auch gleichzeitig jemand, der sich auf die Mühsal und auf den Verdruss und auf die Kompromisse und auf die Frustration einlässt, die es bedeutet, heutzutage in diesen komplexen Massengesellschaften mit ihren zum Teil ja auch aberwitzigen Entscheidungswegen ein politischer Mensch zu sein und trotzdem die Lust daran nicht zu verlieren. Auf NDR 3 hörten Sie eine Sendung von Jutta Wilhelmi. Mit Humboldt ins dritte Jahrtausend. Was braucht der Mensch im Computerzeitalter? Die Sprecher waren die Autorin Pitt Mildenstein und Hartmut Stanke. Redaktion Stefan Lohr.